Den Massenmedien Meldungen zufolge berief der südkoreanische Rat der Organisationen für die richtige Bereinigung der Vergangenheit, der aus verschiedenen Bürger- und Gesellschaftsorganisationen wie der Versammlung der Nationalen Gesellschaften zum Gedenken an die demokratischen Märtyrer besteht, am 23. November auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Pressekonferenz ein, verurteilte die Skandalaffäre um Park Geun-hye und Choi Soon-sil und verlangte den Rücktritt von Präsidentin Park Geun-hye. An dem Tag fanden in verschiedenen Orten Südkoreas die Aktionen der Parteien und Bürgerinitiativen für den Rücktritt der Präsidentin und eine strenge Untersuchung des Skandals statt. Der Studentenrat der Seoul-Universität beschloss am 22. November einen Schulstreik gegen das Park Geun-hye-Regime und erklärte, ihn am kommenden 30. November durchzuführen. Die Organisation appellierte auch an die Professoren und Lektoren der Universität, sich dem Schulstreik anzuschließen. Am 23. November gab es auf der Straße Gunnam in der Stadt Gwangju, wo sich der Gwangjuer Volksaufstand vom 18. Mai ereignet hatte, eine politische Kerzenkundgebung der Arbeiter und Bürger für den Rücktritt von Park Geun-hye. Nach einer Meldung der südkoreanischen Zeitung Sege Ilbo versammelten sich am 19. November 307 südkoreanische Studenten an der Michigan-Universität in den USA zu einem Kerzenmeeting gegen die Präsidentin und veröffentlichten eine politische Deklaration. Zuvor nahmen die südkoreanischen Studenten in über 40 Universitäten und Hochschulen in den USA an der Bewegung für politische Deklaration für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes teil.